50 languages. 4. 4. In der Schule. In der Schule. Wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind in der Schule. Wir sind in der Schule. Wir haben Unterricht. Wir haben Unterricht. Das sind die Schüler. Das sind die Schüler. Das ist die Lehrerin. Das ist die Lehrerin. Das ist die Klasse. Das ist die Klasse. Was machen wir? Was machen wir? Wir lernen. Wir lernen. Wir lernen eine Sprache. Wir lernen eine Sprache. Ich lerne Englisch. Ich lerne Englisch. Du lernst Spanisch. Du lernst Spanisch. Er lernt Deutsch. Er lernt Deutsch. Wir lernen Französisch. Wir lernen Französisch. Ihr lernt Italienisch. Ihr lernt Italienisch. Sie lernen Russisch. Sie lernen Russisch. Sprachenlernen ist interessant. Sprachenlernen ist interessant. Wir wollen Menschen verstehen. Wir wollen Menschen verstehen. Wir wollen mit Menschen sprechen. Wir wollen mit Menschen sprechen.